Mucke an, wenn da aus was draußen durch die Straßen fegt. Ich fang an zu rappen, wenn sich jeder von euch schlafen legt. Ein Kind der Nacht, die Stimme schreit zu euch, wenn ihr sie braucht. Sie sagen, ich soll leise sein, doch ich bin lieber laut. Mein Echo streift die Gassen und taucht zart an die Fassade. Für die Zwei-Zimmer-Wohnung in der ersten Etage. Ich bin sowas wie dein Schutzengel, so etwas wie Peter Pan. Ein Phänomen, was leider nicht jeder von euch sehen kann. Auf lebenslang mach ich das, nur um dich zu schützen. Und egal was noch passiert, ich bin immer in deinem Rücken. Du brauchst nie wieder zu hoffen, hast das Glück in deiner Tasche. Denn zum Zeitpunkt, als ich lebte, warst du alles, was ich hatte. Dieses Pep, dieses Weed, unsere Partys exzessiv. Und das alles zum Vergessen, was man eigentlich so liebt. Meine Welt dreht sich nicht, eigentlich leb ich nicht. Du hast keine Ahnung, also rede nicht. Mein Herz, ja, es schlägt für dich, doch ich bin nicht mehr lebendig. Unterm Drogensumpf begraben, Baby, bitte ehre mich. Meine Welt schlägt nur für dich im Takt, auf und ab. In der Hoffnung, dich zu sehen, lauf ich durch die Stadt, auf und ab. Immer wieder weiß ich nicht, wohin mit meinem Körper. Du bist in meinen Träumen, doch selbst da fehlen mir die Wörter. Meine Welt, die ist krank, du bist hier stundenlang. Wie im Zirkus, gefangen von einem wildfremden Mann. Drei Schüsse Richtung Himmel, bin so fasziniert vom Mondschein. Könnte ich heute Nacht zu ihm fliegen, ich würde tauschen und dann tot sein. Peter Parker, Mary Jane, keiner kann den Schmerz verstehen. Keiner kann mein Herz noch sehen. Ich fand es nicht fair zu gehen. Ich hasse, wie du glücklich bist, weil ich egoistisch bin. Mein Leben ist gezeichnet, du bist wirklich eine Künstlerin. Bang, bang, you shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, death of the sound. You shot me down.